In 5 Jahren wird PewDiePie Breitbart-Kolumnist. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Rückkehr von Konservatismus in Mainstream. In diesem Zusammenhang möchte ich 3 Fälle heute besprechen, die eigentlich miteinander nicht so viel zu tun haben. Aber meiner Meinung nach spiegeln sie den Zeitgeist wider. Und zwar Conchita Wurst wird wieder Mann werden, Playboy zeigt wieder Titten und PewDiePie ist Public Enemy Number One. Fangen wir mit Conchita Wurst an. Sie will wieder Mann sein. Sie war ja nie etwas anderes als Mann oder eher war nie etwas anderes als Mann. Es ist die Frage, ist es deswegen, weil sich der Zeitgeist geändert hat oder weil einfach die Nummer nicht mehr zieht? Das hängt unmittelbar mit dem Zeitgeist zusammen. Tom Neuwirth oder Conchita Wurst spürt, dass diese Transgender und diese progressive Agenda nicht mehr zieht, nicht mehr ankommt und deswegen muss man was Neues suchen. Ich denke einfach nur, dass diese Person einfach kommerziell denkt. Die Frage ist, spielt der Zeitgeist eine Rolle oder nicht? Ich glaube, dass der Zeitgeist keine Rolle spielt, sondern nur das, dass es einfach eine ausgelutschte Nummer ist. Die Leute wollen den bärtigen Tom nicht mehr sehen. Wollen die Leute sehen? Was wollen die Leute sehen? Ich weiß es nicht. Deswegen bist du kein Künstler und keine öffentliche Person, weil du das nicht spürst. Und Tom Neuwirth spürt es. Ja, das glaube ich. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Okay, Playboy zeigt jetzt oberkörperfrei wieder. Unter dem Hashtag Nudity is Normal, auf Deutsch Nacktheit ist normal, haben sie das angekündigt. Interessant, dass sie im Herbst im letzten Jahr genau das Gegenteil angekündigt haben. Und jetzt kommen sie back to the roots. Und ich finde das im Prinzip okay. Und ich weiß nicht, ob es dann mit dieser konservativen Welle zu tun hat. Aber der Sohn von Hugh Hefner, der jetzige Chef von Playboy, hat auf Twitter das Folgende gepostet. Ich bin der Erste, der zugibt, dass die Art und Weise, wie das Magazin mit Nacktheit umgegangen ist, altmodisch war. Aber sie vollständig zu entfernen, war falsch. Heute nehmen wir uns unsere Identität wieder an. Und wir gewinnen zurück, wer wir sind. Ich finde das krass. Hat es Martin Sellner vielleicht gepostet? Nein, aber die Hefners. Das heißt, auch hier müssen wir uns die Frage stellen, Zeitgeist oder rein kommerziell. Es gab Verkaufseinbußen, weil einfach keine Titten mehr zu sehen waren. Denn nur, soweit ich mich erinnere, in der Ausgabe in den Vereinigten Staaten gab es diese Einschränkung, in Europa nicht. Man hat dann einen Vergleichspunkt gehabt, was gab es in Einknick in Europa oder nur in den USA oder beides. Man hat dann deswegen nicht überall die Ausgaben dieser Einschränkung untergeordnet und fand dann raus, okay, gut, es verkauft sich doch besser, wenn man mehr zeigt. Ja, aber warum macht Hefner diese fast politische Ankündigung? Er benutzt das Wort Identität. Ja, aber ich meine, was soll Playboy denn sonst angeben? Dass sie sich auszeichnen für ihre Wirtschaftsanalysen oder dass sie sich auszeichnen für das Feuilleton? Sie haben sich immer ausgezeichnet für Titten. Aber findest du nicht, dass nach dem Trump-Sieg Amerika ein bisschen zurückgeht? Glaubst du nicht? Weil es war auch im Herbst waren sie ganz andere Meinung und jetzt plötzlich sind sie viel konservativer. Wenn jetzt das ein Zeitgeist gewesen wäre, unabhängig von Trump, mit Trump oder ohne Trump. In Europa gab es ähnliche Phänomene politisch, das heißt ein Aufkommen eines Neokonservativismus in den meisten europäischen Ländern, in denen auch Playboy verkauft. Und in Europa sind da die Verkaufszahlen nicht zurückgegangen. Das heißt also, es sind nur in den Vereinigten Staaten die Verkaufszahlen zurückgegangen, weil man die Titten nicht mehr sehen konnte. Aber Amerika hat immer von Europa sich unterscheidet, weil Amerika war immer in diesem Sinne konservativer. Man durfte da keine Titten zeigen, aber viel Gewalt. In Europa ist das anders. Ja, aber in diesem Segment, in diesem der Publikation, in dem Frauen nackt abgebildet wurden oder fotografiert zu sehen waren, also nackt zu sehen waren, gab es einfach, die gibt es auch schon seit den 60er, 70er Jahren, auch jetzt Hustler und Penthouse und diese ganzen Publikationen. Aber das ist Pornografie, das ist kein Mainstream. Ja, aber es verkauft sich. Das heißt, wenn man jetzt... Aber Playboy ist Mainstream. Wir reden davon, dass es um das Mainstream konservativer wird. Mhm. Und in diesem Sinne, im Fall von Playboy ist das komisch, weil Titten sind quasi konservativ. Es ist ganz interessant. Aber du bist der anderen Meinung, ganz normal. Ich möchte jetzt zum dritten Punkt gehen, zum wirklich so einem Beef oder wirklich Konflikt zwischen PewDiePie und Mainstream-Medien. Kurz zur Vorgeschichte. PewDiePie ist der meistabonnierte YouTuber in der Welt und er war Let's Player. Hat einfach Spiele gezockt und was halt dazu gesagt. Dadurch ist er sehr erfolgreich geworden. In der letzten Zeit macht er was anderes. Er versucht Comedy zu machen. Und da er wirklich keine Erfahrung in diesem Bereich hat, hat er wirklich Fehler gemacht. Das ist eher so ein amateurhaften Fehler. Und zwar, er hat mit Holocaust und mit politischer Korrektheit gespielt und sehr, sehr eigentlich zu weit gegangen ist. Schauen wir kurz LeFloids Zusammenfassung an. Weil PewDiePie ein Video über die Website Fiverr gemacht hat. Auf dieser Website kann man von allen möglichen, zum Teil völlig abstrusen Leuten, alle möglichen, zum Teil völlig abstrusen Dienstleistungen kaufen für $5. Das braucht die Welt auf jeden Fall. Dachte sich wohl auch PewDiePie und hat versucht, die Seite zu trollen. Und zwar hart. Indem er den Leuten, die dort ihre Dienstleistungen für $5 anbieten, solche Aufgaben stellt und sie mit solchen Nachrichten und Wünschen konfrontiert, dass ganz klar ist, dass machen die auf gar keinen Fall. Diese liefern das gewünschte Video nämlich bei ihm ab. Erst performen sie seltsam, lachen, streiten sich um die Papierrolle, auf die die Botschaft steht, entrollen sie plötzlich und darauf zu lesen steht Death to all Jews, also Tod allen Juden. Ist die Aktion witzig? Streitbar. Ist die Aktion dämlich? Ja, schon ziemlich. Aber gewollt. Könnten sich Menschen dadurch vielleicht angegriffen fühlen? Definitiv und im Internet sowieso. Immer. Ist PewDiePie dadurch ein Antisemit? Nein! Wir leben in einem Zeitalter von extremem Clickbait-Journalismus. Journalisten müssen verkaufen, sie müssen Zahlen vorbringen und sie müssen immer die Ersten sein. Und noch dazu finden es Menschen, egal ob sie die Artikelschreiber oder die Artikelleser sind, immer toll, wenn es darum geht, Karrieren zu beenden und jemanden fertig zu machen. Ich muss sagen, wenn LeFloid hinter PewDiePie steht, dann heißt es wirklich Mainstream. Im Prinzip ist das passiert, was ich seit 5 Jahren erwarte. Diese ganze YouTube-Generation kommt langsam aus diesen Kinderstuben raus und trifft die wirklich Real World und wird sofort damit konfrontiert und sehen, wie heuchlerisch die moderne politische Welt ist. Ich glaube, das Wichtigste bei dieser Geschichte ist, dass PewDiePie überhaupt keine Follower verloren hat. Was alle Follower hinter ihm stehen. Und das finde ich sehr interessant. Ich will einfach ein bisschen skizzieren, wie bei PewDiePie jetzt die Logik funktioniert. Was war davor? PewDiePie war ein super netter Kerl, er hat Spiele gezockt und die Medien haben ihn sehr gemocht. Jetzt hat er ein paar Witze gemacht, die vielleicht ein bisschen dumm waren, aber nicht Kriminelles enthalten haben. Und jetzt plötzlich hassen alle Medien ihn. Aber ich bin immer noch PewDiePie, ich bin immer noch nett. Was stimmt an mir nicht? Vielleicht stimmt etwas an den Medien nicht. Im Prinzip erfährt PewDiePie genau das, was Donald Trump auch erfährt und spürt. Wirklich diesen ganzen Hass von den Mainstream-Medien, die wirklich so eine bissige Hunde von politischer Korrektheit sind. Und PewDiePie ist so eine hilflose YouTuber, der wirklich keine Ahnung hat und sofort in die Fresse bekommt. Die einzige Richtung, wohin er gehen könnte, logischerweise, ist Konservatismus, was heutzutage bedeutet, gegen politische Korrektheit, oder? Deswegen ist meine Prognose, in 5 Jahren wird PewDiePie Breitbart Kolumnist. This was a personal attack against me. Nice try, Wall Street Journal. Try again, motherfuckers. Ich weiß es nicht, weil ich gehe davon aus, dass die Medien bzw. die Journalisten, die das gefunden haben, sich einfach irgendwo durchgeklickt haben. Irgendein Kollege aus der Zeitung hat gesagt, guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist jemand mit so und so vielen Millionen Anhängern über YouTube. Schau mal, was er genau macht. Die verstehen das Phänomen gar nicht. Oh, come on. Sie verstehen alles. Aber derjenige, der kritisiert worden ist, er ist jetzt tatsächlich, denke ich auch, da stimme ich dir überein, zum ersten Mal mit der Situation konfrontiert worden, dass es mehr gibt als nur Videospiele und YouTube. Es gibt auch eine reale, sich politisch miteinander auseinandersetzende Welt mit verschiedensten Perspektiven und auch mit einem sehr, sehr heftigen Diskurs, um die eigene Position an den Mann zu bringen, über die Medien und über die entsprechenden politischen Kräfte. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass es direkt auch zu Sanktionen kommt. Und die hat er am eigenen Leib jetzt verspürt. Das heißt also, ein Vertrag mit Disney ist aufgelöst worden, eine zweite Season einer seiner Produktionen ist eingestellt worden oder musste er einstellen aufgrund der Reaktion der Medien und der hinter diesen Medien stehenden Kräften. Das heißt, es ist ein Generationsproblem und ich denke, dass dann einfach die momentan ausschlaggebende Generation, die über die Medienmacht verfügt, eigene Konzepte anwendet auf jemanden, der vollkommen unschuldig einfach nur nicht in der Lage ist zu ermessen, was er eigentlich gemacht hat. Aber es ist die Frage, werden die Medien tatsächlich diese Macht haben? Weil diese Generation ist die Zukunft. Und wenn diese Generation eigentlich durch diese Geschichte ein bisschen mehr die Medien hassen wird, heißt das nicht, dass die Medien sich ins Knie schießen, sodass sie wirklich aus dieser Generation Feinde für sich bilden? Nein, weil die Leserschaft im Grunde aus der gleichen Generation stammt. Diejenigen, die da irgendwelche Videospiele im Internet kommentieren, sind nicht die Leserschaft. Das sind nicht ihre Kunden. Sondern, aber bald. Ja, bald. Aber der Zeitgeist wird sich dann auch in den Medien auch ändern. Das heißt, die Medien passen sich auch den Zeitgeist an. In den Zeitungen in Europa und in den USA im 19. Jahrhundert sprach man auch mit Begrifflichkeiten wie Rasse und Reinheit. Und das waren zum Teil Zeitungen, die noch bis zum heutigen Tag existieren und jetzt im 21. Jahrhundert diese Terminologie nicht mehr verwenden, weil sich der Zeitwert geändert hat und dementsprechend auch die Kundschaft. Aber heißt das nicht, dass Sie vielleicht dann doch auch zurückgehen würden? Vielleicht werden Sie keine Begriffe wie Reinheit oder Rasse benutzen, aber auch ein bisschen konservativer werden? Washington Post, Wall Street Journal, Wired und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant. Ja, das heißt, ja klar, wenn der Zeitgeist ist derjenige, also wenn der Zeitgeist konservativer wird, werden automatisch auch die Medien meistens konservativer, weil sie diese Menschen ansprechen wollen. Das heißt, sicher, wenn der Zeitgeist sich ändert, ändert sich auch die Art und Weise der Publikation der Medien. Und was glaubt ihr, wird der Zeitgeist tatsächlich konservativer? Spürt ihr das auch? Schreibt bitte dann auch in die Kommentare, ob ihr denkt, dass diese ganzen YouTuber überhaupt sich in der Lage sind zu begreifen, was sie tun und mit wem sie sich einlassen.